die ganzen Banden an solche Stadtgebiete erst so weit gebracht. An Mono sperrt sich auf, sei es mit ihr die Fremde macht. Die Verfassung will nur ein Wort zu verstehen. Danach befragt das Mord sie, wirkt in die Kamera. Das Ziel und ohne Passwort, es ist ihnen scheißegal. Macht weiter ohnehin zu sehen. Wie weit wollt ihr wirklich noch gehen? Ist mal das ganze Land verloren, wird aus der Asche neu geboren. So verdächtigen wir euch auch, ihre Gotteshinterhöfe. Islamische Schlupflöcher mit Tatmenigen und Schäfern. Weil ihr sie weiter lasst, in ihren Schiertorten, seid ihr auch schuldig an hier begangenen Morden. Das, was ihr zulasst, hier im Land, entgleitet langsam eure Hand. Haut sie nur auf, hebt sie zum Thron. Für euch bleibt nur ihr Spott und Hohn. Und Kriege und Skrupel und mit Waffen, so fördert ihr Zustände.